Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Am 6. Oktober 2022 starb in Berlin Cooper Ilungu Medamu Tombo an den Folgen eines tödlichen Polizeieinsatzes, und sein Fall hat viele Wellen geschlagen. Er ist einer von vielen Fällen, wo Menschen durch den Kontakt zur Polizei zu Tode gekommen sind in den letzten Jahren, nicht nur in Berlin, sondern auch bundesweit. Er war in einer psychischen Notlage, er litt an Schizophrenie und die Polizei hat wirklich alles unternommen, um die Situation zu eskalieren. Und es gibt inzwischen einen Bericht von einer Berliner Ombudsstelle, die sich mit dem Fall beschäftigt hat. Auch die geht von schwerem Versagen der Polizei aus und macht sie ursächlich mitverantwortlich für den Tod von Medamu Tombo. Darüber hinaus gibt es natürlich Angehörige und auch Kritikerinnen von Polizeigewalt, die eine deutlichere Sprache sprechen. Ich war mit dem Mikrofon am Todestag dieses Jahres, am 6. Oktober, auf dem Berliner Oranienplatz. Dort ist ein Denkmal für die Opfer von tödlicher Polizeigewalt. Dort gab es eine Gedenkveranstaltung für Medamu Tombo. Dort haben nicht nur Leute aus seinem Umfeld gesprochen, wie sein Bruder oder eine Rechtsanwältin, die den Bruder im Augenblick in Klagen gegen das Land Berlin vertritt, sondern auch Initiativen wie Outreach und viele andere, die über den Fall hinaus deutliche Worte gefunden haben für das systemische Versagen von Polizei und Justiz, wenn es gerade um rassistische, tödliche Polizeigewalt geht. Und ich habe eine Menge Material aufgenommen. Ich habe mir gedacht, heute in dieser Sendung hören wir die Beiträge, die sehr eng am Todesfall von Medamu Tombo sind. Und in der kommenden Sendung werden wir es dann ein bisschen ausweiten auf die grundsätzliche Problematik. Denn für eine Sendung wäre das zu viel Material, aber ich fand die Beiträge alle so gut, dass ich denke, sie sollten gehört werden. Und deswegen fangen wir heute an mit dem Gedenken an Medamu Tombo und das, was jetzt seine Angehörigen versuchen, in Berlin zu bewerkstelligen. Ich wünsche gute Unterhaltung oder sagen wir mal so interessante Unterhaltung dieser Sendung. Tragt es weiter. Und bevor wir einsteigen in die Aufnahmen, noch ein Stück Musik. Ich grüße euch dann alle herzlich zum dritten Jahrestag zum Tod von Cooper Ilunga Medamu Tombo. Und wir sind hier, um einerseits um den Tod zu gedenken und andererseits um Aufklärung und Gerechtigkeit zu fordern. 3 Jahre ist her, dass am 6. Oktober 2022 Cooper Ilunga Medamu Tombo stirbt, 3 Wochen nach dem 12 Bullen, ihn in seinem Zimmer im Wohnheim festhalten, mit dem Knie fixieren, bis er durch Sauerstoffmangel bewusstlos wird und schließlich nicht mehr aufwacht. Und wir sind hier, um auch an Medamu Tombo zu erinnern, denn erinnern heißt kämpfen. Kämpfen für die Ungerechtigkeit, die ihm angetan wurde. Kämpfen für die Gerechtigkeit in Aufklärung und kämpfen auch als Unterstützung für seine Familie, die immer noch unerbittert gegen Staat und Polizei kämpft. und schließlich auch für die kämpft, die täglich Gewalt als schwarze Menschen, als Migrantinnen, als kranke Menschen und behinderte Personen eben die Gewalt erfahren. Ich würde als allererstes Herrn Mansambe nach vorne bitten, den Bruder von Kupa Ilunga Mithat Mutombo, der seit 3 Jahren nicht aufhört, für die Gerechtigkeit zu kämpfen, an seinen Bruder erinnert und mehrmals gegen Staat und Polizei vor Gericht zieht, niemals aufgibt und alle unsere Achtung verdient. Erstmal bedanke ich mich an alle, die heute hier sind. Ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet, weil ich die letzten Wochen immer noch für dasselbe Problem vor Presse, Fernseher und so weiter gewesen bin. Sehr geehrte Damen und Herren und liebe Freunde, Unterstützerinnen und Unterstützer, liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt Berlin. Heute, am 6. Oktober, jährt sich der Tod meines Bruders Medar Mutombo. An diesem Tag verlor er sein Leben bei einem Polizeieinsatz in Berlin. Seitdem wurde niemand für seinen Tod zur Verantwortung gezogen. Es gab keine vollständige Aufklärung, keine echte Antwort, nur Schweigen und Schmerz. Vor wenigen Tagen, am 3. Oktober, hat unser Land, Deutschland, die Wiedervereinigung gefeiert. Ein Symbol für Freiheit, Menschenwürde und die Achtung der Grundrechte. Doch im Schatten dieser Feierlichkeiten stehen andere Zahlen, die kaum erwähnt werden. Seit der Wiedervereinigung sind mehr als 380 Menschen in Deutschland durch Polizeigewalt ums Leben gekommen. Wäre dies eine gesundheitliche Krise, die so viele Opfer fordert, hätte der Staat längst entschlossen gehandelt, um weiteres Leid zu verhindern. Aber wenn Menschen durch das Handeln der Polizei sterben, bleibt alles meist beim Alten. Warum, fragen wir uns. Mein Bruder war kein Feind der Gesellschaft. Er war ein Mensch, ein Sohn, ein Bruder, ein Mensch mit Schwächen und Rechten. Er litt an psychischen Problemen und brauchte Hilfe wie viele hier in Berlin. Er brauchte Verständnis und Betreuung, nicht Eskalation und Gewalt. Sein Tod offenbar tiefere strukturelle Probleme. Unzureichende Schulung im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen, fehlende Deeskalationsstrategien und eine beunruhigende Intransparenz in polizeilichen Ermittlungen. Heute stehe ich nicht nur hier, um zu trauern, ich stehe hier, um Gerechtigkeit zu fordern, denn Gerechtigkeit ist kein abstrakter Begriff. Sie ist eine konkrete Verpflichtung und steht in unserer Verfassung. Wir fordern eins, eine unabhängige, transparente und vollständige Untersuchung, durchgeführt von einer Stelle außerhalb der Polizei. Zweitens, die Veröffentlichung aller relevanten Berichte, medizinische, juristische und einsatzbezogene Dokumente, so wie dies rechtlich möglich ist. Dritten, präventive Maßnahmen verpflichten Schulungen im Umgang mit psychisch erkrankten Personen. Systematische Anwendung von Deeskalationstechniken und die Einbindung spezialisierter Krisenteams bei gefährlichen Einsätzen. Vierten, Verantwortlichkeit der beteiligten Beamten. Wenn ein Fehlverhalten nachgewiesen wird, sowie Entschädigung für die betroffene Familie. Wir wenden uns nicht gegen die Polizei als Institution. Das ist unsere Polizei. Wir haben keine andere. Wir wenden uns gegen ein System, das Fehler vertuscht, anstatt sie aufzuarbeiten. Wir verlangen Verantwortung, Transparenz und Reformen, damit aus Fehlern gelernt wird und sich solches Leid nicht wiederholt. Wir wollen ein Berlin, in dem das Leben jedes Menschen geachtet wird und in dem der Staat besonders die Schwächsten schützt. An alle jene, die die Wahrheit fürchten, wir sind hier, um gemeinsam Lösungen zu finden, um Vertrauen zwischen Bürger und Polizei aufzubauen und um eine Kultur des Respekts vor dem Leben zu fordern. An alle Familien, die ähnliche Verluste erlitten haben, ihr seid nicht alleine. An die politischen Verantwortlichen, handeln Sie jetzt, denn Schweigen schützt niemand. Möge die Erinnerung an meinen Bruder Meda Mutombo uns die Kraft geben, unsere Trauer in Veränderung zu verwandeln. Möge sein Name zu einem Symbol werden für Wahrheit, Verantwortung und den Wert jedes menschlichen Lebens. Vielen Dank. Was lonely making an album, attempted it four times. Lost my confidence and you wouldn't believe why. Sitting in the studio with my head in my hands, thinking what am I to do with this music I can't write. Team falling apart and I'm caught in a crossfire. You selling me lies and saying I must buy. Messing with my mental that I worked hard to protect. It's causing pains in my chest, so it's best that I cut ties. Trying to make an album means bearing my whole truth. Unpacking the fuckery I'm trying to heal through. Imagine telling all to somebody you trust, and that same somebody then holds it against you. It's almost like that somebody's trying to end you. I was lonely making an album till I realized I'm all I needed to get through. Maybe I'll do more acting. less rapping, cause I don't even know who I'm meant to be anymore. Lonely making an album is tackling all doubt. I'm used to making it with, can I do it without? No figure of speech, I get it by any means. No sucker is in my jeans, yet still having more doubts. On top of that, I'm dealing with somebody who's obsessed with more clout. I was lonely making an album till I realized my story's all I can pour out. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Genau so sieht's aus. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Und das könnt ihr auch noch bis zum Ende des Jahres tun. Danach schneidet uns die MABB diese Verbindung zur Außenwelt, zu euch, den Hörerinnen und Hörern ab und verbannt uns ins Internet und ins Kabelradio. Während irgendwelchen Faschisten rund um die AfD Rosen auf den Weg gestreut werden. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, es gibt einen neuen rechten Sender dann im UKW in Berlin und die freien Radios verschwinden ins Internet. Was ihr davon haltet, das werdet ihr schon selber wissen. Freuen wir uns auf jeden Fall hier noch auf die Möglichkeit, uns mit wirklich wichtigen Dingen zu beschäftigen. Tödliche Polizeigewalt, Cooper Ilunga Medamo Tombo wurde am 6. Oktober 2022 durch einen Polizeieinsatz der Berliner Polizei getötet. Was es damit auf sich hat und wie hart es ist für Angehörige und Initiativen dort Gerechtigkeit herzustellen, das hört ihr auch im nächsten Beitrag von Reach Out. Danach hören wir auch eine Anwältin, die den Bruder des Getöteten vertritt, in der Klage gegen das Land Berlin. Hört selbst! Als nächstes gibt es eine Rede von Reach Out, der Beratungsstelle für Opfer von rassistischer Gewalt. Es ist die Beratungsstelle, die auch Herr Mansambe begleitet von Anfang an. Hallo, ich bin Samira von Reach Out. Reach Out ist eine Beratungsstelle für Betroffene von rassistischer und rechter Gewalt. Und ich spreche heute hier für Reach Out. Ich möchte aber sagen, dass ich relativ neu dabei bin und viele andere Menschen bei Reach Out diesen Fall begleitet haben und Herrn Mansambe unterstützt haben. Wir denken heute besonders an Medamo Tombos Familie, an seinen Bruder Herrn Mansambe, seine verstorbene Mutter, an seine Angehörigen. Unser tiefstes Mitgefühl gilt euch. Wir wünschen euch unendlich viel Kraft, immer mit der Liebe zu Medamo Tombo im Herzen, die euch trägt. Erlebt in euren Herzen weiter, gibt euch Halt in den schwersten Momenten. Unser Gedenken heute ist auch ein Zeichen an euch. Ihr seid nicht allein mit dieser schweren Last. Wir fühlen mit euch und stehen an eurer Seite. Wir gedenken heute auch Bipla Basu, der am 14. März 2024 viel zu früh und völlig unerwartet verstorben ist. Biplatt stand Herrn Manzamba zur Seite und hat uns mit seiner Klarheit, seiner Haltung und seiner Herzlichkeit Mut gemacht, unserer eigenen Überzeugung zu folgen, besonders dann, wenn staatliche Strukturen Menschen entrechten. Seine Stärke hat uns Kraft, Ausdauer und Entschlossenheit geschenkt, die uns bis heute trägt, wenn wir staatliche Gewalt benennen und uns ihr widersetzen. Er lebt auch heute in unseren Herzen und in unseren Worten weiter. Meda Mutombo ist am 6.10.2022 nach einem rassistischen, gewaltvollen Polizeieinsatz verstorben. Meda Mutombo war in einer psychischen Krise und sollte zwangseingewiesen werden. Er hatte Angst vor einer Einweisung in eine Klinik, weshalb er verständlicherweise in große Panik geriet. Als 13 bewaffnete Polizeibeamtinnen in sein 10 Quadratmeter kleines Zimmer kamen, um ihn mitzunehmen. Anstatt sich Zeit zu nehmen, Vertrauenspersonen mit ihm reden zu lassen, kam eine bewaffnete, uniformierte Gruppe, um Meda Mutombo in eine Klinik zu bringen. Er wurde festgehalten, geschlagen, er wurde auch mit dem Knie im Nacken festgehalten. Der Umgang mit ihm war so gewaltvoll, dass er einen Herzstillstand erlitt und ins Koma fiel. Anstatt einer gründlichen Untersuchung wurde recht schnell festgestellt, dass der Herzstillstand angeblich nichts mit dem Einsatz zu tun habe. Bis heute gibt es keine Anklage gegen die beteiligten PolizistInnen. Zweimal wurde das Verfahren eingestellt und zweimal aufgrund des unermüdlichen Kampfes von Herrn Manzamba wieder aufgenommen. Seine AnwältInnen berichteten in einer Pressekonferenz am 16.09. von den Vertuschungen durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten, sowie von den massiven Verzögerungen und die unerträglichen Verklärungen, um die Verzögerungen und die von Rassismus geprägten Ermittlungen zu legitimieren. Wie kann es sein, dass Herr Manzamba immer noch um Anerkennung und Entschädigung kämpfen muss? Wie kann es sein, dass staatliche Institutionen immer noch schweigen, obwohl es mittlerweile sogar einen Bericht der staatlich organisierten Ombudsstelle gibt, die die massiven Fehler der Polizeibeamtinnen während des Einsatzes feststellt? Diese Strategien sind Routine bei Staatsanwaltschaft und Gerichten in Deutschland. Wir bei ReachOut begleiten seit über 20 Jahren Betroffene von rassistischer und rechter Polizeigewalt und erfahren immer wieder die gleichen Methoden. Die Betroffenen werden als TäterInnen dargestellt, teilweise werden im Nachhinein Messer oder andere Waffen gefunden, die Todesursache wird auf angeblichen Drogenkonsum oder Vorerkrankungen geschoben. Nur durch die Hartnäckigkeit von Betroffenen, Angehörigen, Anwältinnen und gesellschaftlichen Organisationen wird sichtbar, dass Ermittlungen schlecht laufen, widersprüchliche Angaben in den Akten dokumentiert sind, wichtige Zeuginnen nicht befragt werden und vieles mehr. So auch in einem dokumentierten Fall auf der Seite von Death in Custody, einer rassismusbetroffenen Person in einer psychischen Ausnahmesituation, Emal F., der am 17.04.2025 in einem brutalen Polizeieinsatz in Hamburg verstarb. Death in Custody hat Folgendes dokumentiert. Emal F. soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand in seiner eigenen Wohnung befunden haben, als die Polizei mit mehreren Beamtinnen anrückte. Medienberichten zufolge soll er die Polizei zunächst mit einer Metallstange bedroht haben, die er auf Aufforderung hin wegwarf. Angehörige berichten, dass sie während des Polizeieinsatzes mehrfach darum baten, Emal F. beruhigen zu dürfen. Darauf seien die PolizistInnen aber nicht eingegangen. Stattdessen hätten sie Familienmitglieder weggestoßen und Emal F. mit 8 bis 10 BeamtInnen überwältigt. Anschließend brachten sie ihn gewaltsam auf die Wache und sperrten ihn dort in eine Gewahrsamszelle. Dort wurde die Atmung von Emal F. aus bislang unbekannten Gründen so flach, dass eine Notärztin ihn versorgen musste. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er noch am selben Tag starb. Die Polizei gab später an, Emal F. habe aufgrund von Drogenkonsum das Bewusstsein verloren. Dies konnte bei der Obduktion nicht bestätigt werden. Eine parlamentarische Anfrage ergab, dass ein Polizist ihm zuvor ohne Grund mit der Faust gegen den Kopf geschlagen hatte und nicht ausgeschlossen werden kann, dass dieser Schlag für den Tod ursächlich war. Wir stehen hier, weil mal wieder die Angehörigen darum kämpfen müssen, zu erfahren, warum ihre Angehörigen nach einem staatlichen polizeilichen Einsatz zu Tode gekommen sind. Für Angehörige, anstatt Zeit und Raum zum Trauern zu erhalten, einen Albtraum von staatlicher Untätigkeit erleben. Wir stehen hier, weil wir nicht aufhören werden, an der Seite der Angehörigen zu stehen und klar und deutlich zu machen, dass das Leben von Kupa Ilunga, Meda, Mutombo und all den getöteten Menschen durch die Polizei nicht vergessen wird. Dass sein Tod nicht folgenlos bleibt. Dass rassistische Polizeigewalt und institutionelles Wegsehen nicht schweigend hingenommen werden. Wir stehen hier, weil es unsere gemeinsame Verantwortung ist, Gerechtigkeit einzufordern. Wir stehen hier, weil wir nicht akzeptieren, dass Gewalt im Namen des Staates ungestraft bleibt. Wir fordern die Anklage gegen alle beteiligten PolizeibeamtInnen und eine Entschädigung für Herrn Mansamba. Unsere grundsätzlichen Forderungen sind eine unabhängige Ermittlungsstelle bei Ermittlungen gegen PolizeibeamtInnen, die sofortige Suspendierung von beteiligten PolizeibeamtInnen nach gewaltvollen Polizeieinsätzen, insbesondere mit Todesfolge. Den Einsatz von medizinischem, psychologischem und pädagogischem Fachpersonal bei Menschen in psychischen Ausnahmesituationen statt bewaffneter PolizeibeamtInnen und Entschädigung für Angehörige. Um es mit einem von Biplaps Basu Lieblingszitaten von Frederick Douglass hier abzuschließen: It's not light that we need, but fire. It's not the gentle shower, but thunder. We need the storm, the whirlwind and the earthquake. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir senden aus dem Studio Ansage in Berlin-Friedrichshain und sind im Verbund der Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Zusammengefasst auf dieser Frequenz von Montag bis Donnerstag in Berlin auf der 88,4, in Potsdam und Umgebung auf der 90,7. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Ausspielwege. Leider wird gegen Ende des Jahres diese Frequenz für uns verschwinden. Und wir werden ins Internetverband und ins Kabel, dazu werde ich bestimmt im Laufe des Jahres noch einiges hier in der Sendung sagen. Wir wissen selber noch nicht genau, wie das weitergeht. Und wir haben natürlich auch einen Blog zu dieser Sendung und da wird das natürlich auch drauf zu finden sein. Der Blog heißt radioaktivberlin.nostate.net. Also wenn ihr diese Sendung regelmäßig hört, schaut vielleicht gegen Jahresende mal auf den Blog radioaktivberlin.nostate.net, wie ihr uns weiter überhaupt hören könnt. Wir machen jetzt weiter mit der Berichterstattung über den Tod von Metha Mutombo. durch die Berliner Polizei verursacht, durch extreme Gewalt herbeigeführt. Und ihr hört jetzt eine Rede von einer Rechtsanwältin, die den Bruder von Metamo Tombo gegen das Land Berlin vertritt. Hallo, ich nutze immer gerne die Gelegenheit, etwas zu diesem Verfahren zu sagen, weil ich möchte, dass sich was ändert. Ich bin die Anwältin, die für Herrn Mansamba das zivilrechtliche Verfahren betreut. Und zwar nennt sich das Amtshaftungsanspruch. Ich möchte euch das ein bisschen erklären, damit ihr wisst, wo eigentlich der Stand des Verfahrens jetzt gerade ist. Es ist so, es gibt zwei rechtliche Verfahren, die derzeit betrieben werden. Das eine ist eben das zivilrechtliche, das andere ist das strafrechtliche. Die strafrechtlichen Ermittlungen, das betreut eine Kollegin. Ich kann euch dazu sagen, dass sie ist zweimal versucht worden einzustellen. Es wurde Beschwerde jeweils erhoben, das Verfahren wurde wieder aufgenommen. Ob jetzt Anklage erhoben wird oder wieder eingestellt werden wird, ist noch nicht entschieden. Bei den Ermittlungen gab es, wie eigentlich immer in solchen Fällen, extreme Unwilligkeit zu ermitteln. Beweise wurden nicht erhoben, insbesondere die medizinischen Daten wurden nicht in dem Maße erhoben, wie man es eigentlich weiß, wie man es zu machen hat. Der jetzt Verstorbene wurde zunächst einmal eine ganze Weile noch an Maschinen am Leben erhalten und die Verletzungen wurden eben nicht optisch und untersuchend gesichert, was für eine spätere Beweisführung natürlich kontraproduktiv ist. Unser Verfahren ist jetzt im Klageverfahren. Wir haben alles begründet. Es wird irgendwann einen Termin geben. Der Vorteil eines Verfahrens, wo man Entschädigung und Schmerzensgeld geltend macht und nicht die Verurteilung von Polizeibeamten betreibt, ist der, dass andere prozessuale Regeln gelten und andere Ziele auch verfolgt werden. Das heißt, wenn ich die Beschuldigten überführen will, dann brauche ich eine extrem hohe Beweisdichte, denn es geht die Unschuldsvermutung. Ich muss dem Einzelnen oder der einzelnen Polizeibeamtin beweissicher nachweisen können, dass sie den Tod verschuldet hat in strafbarer Weise. Das ist schwierig, gerade in den Ermittlungsproblematiken, die wir systemisch in der Polizei haben. Bei dem Amtshaftungsprozess sieht es anders aus. Da muss ich lediglich nachweisen, dass die Polizei pflichtwidrig gehandelt hat und das den Tod verursacht hat. Die beschuldigten Polizeibeamten sind in diesem Verfahren Zeugen. Oft ist das die einzige Möglichkeit, die Beteiligten und die Zeugen selber von uns Anwälten vor Gericht zu befragen. Denn das Strafverfahren wird in aller Regel versucht einzustellen, bevor es zu einem gerichtlichen Verfahren kommt. Das ist eine große Chance, nicht nur, weil möglicherweise eine Entschädigung und eine Feststellung des Sachverhalts auf diese Weise zustande kommt, sondern auch, weil wir Beweise erheben können, die wir für das strafrechtliche Verfahren nutzen können, für Wiederaufnahmen nutzen können, für neue Ermittlungen nutzen können. In unserem Fall ist, meine ich, diese Pflichtwidrigkeit völlig klar. Das war ein extrem eskalierender, völlig unnötig eskalierender Einsatz. Es gab einen Beschluss, der sollte Herr Montambo von seinem Zimmer in ein Krankenhaus bringen, zu seinem eigenen Schutz. Wenn man nun merkt, man kann den nur mit massiver Gewalt aus seinem Zimmer kriegen, weil er psychisch nicht in der Lage ist, die Situation zu erfassen, dann kann man nur eins machen, in der Situation aufhören und warten, bis er sich beruhigt. Anstatt mit brachialer Gewalt, 13 Polizeibeamte sollen schon am Zimmer gewesen sein, ihn runterzubringen, in Bauchlage zu fixieren unten und dort in einer längere Zeit in einem total erregten Zustand festzuhalten. Es ist wissenschaftlich längst seit vielen, vielen Jahren diskutiert und wohl auch erwiesen, dass diese Art der Behandlung eine starke Gefahr des Todeseintrittes allein durch diese Art der Fixierung verursacht. Ich meine, das ist relativ klar und einfach zu erkennen, dass hier diese Fehler alle gemacht worden sind. Wir werden sehen, was das Gericht entscheidet. Soweit sind wir da noch nicht. Im Strafverfahren wissen wir, dass eben, wie gesagt, vertuscht, vereitelt und so weiter wird. Wie das in diesen Fällen sehr häufig der Fall ist. Ich habe eine Vielzahl von Fällen bisher bearbeitet und bearbeite sie noch, in denen Menschen durch Polizeigewalt verletzt oder eben auch zu Tode gekommen sind. Und es finden sich dort immer wieder dieselben institutionellen, systemischen Mängel, die dazu führen, dass nicht aufgeklärt wird. Das fängt damit an, dass die Polizeibeamten selber gegen sich ermitteln. Die Täter selber sichern die Beweismittel. Die finden dann irgendwelche Messer, bei denen sie noch schnell, hier im Fall Gattea hier, indem sie noch schnell die DNA wegwischen und die eben in einer, wo die Auffindesituation nicht mehr geklärt werden kann, komischerweise, und absurdeste Dinge einem da als Beweisergebnis vorgelegt werden. Die Staatsanwaltschaft perpetuiert das. Es werden die Zeugen halbherzigste befragt. Ärztliche, in unserem Fall wurden die Ärzte bei dem Getöteten noch, als er noch lebte, direkt dran waren. Die wurden erst auf Betreiben der Anwältin dann irgendwann befragt, nach über einem Jahr, als dann manches von der Erinnerung vielleicht schon auch vorbei ist. Natürlich hätte man das, bei jedem normalen anderen Fall hätte man das sofort gemacht. Das ist völlig klar, das ist das absolute Minimum. Die Staatsanwaltschaft perpetuiert diese Art, stellt ein, ohne zu ermitteln. Die Gerichte wollen nicht anklagen und dann auch schon nicht verurteilen. Das zieht sich ganz durch. Also die Verurteilungsquoten für aus meiner Sicht sehr, sehr klare Fälle tendieren gegen null. Also das ist wirklich sehr wenig. Ich selbst habe einen einzigen Fall gehabt, wo ein Polizeibeamter wegen vorsätzlichen Totschlages dann auch tatsächlich verurteilt worden ist. Der hat aber ein ganzes Magazin in den Rücken des Betroffenen geschossen. Da könnte man, glaube ich, nicht mehr allzu viel daran ändern. Was tun mit dieser Situation? Ich meine, es kann und muss da nur eine Lösung geben. Die zentrale Forderung wurde schon genannt. Die heißt, dass wir unabhängige Kommissionen brauchen, die diese Fälle untersuchen. Das kann natürlich nicht in den Händen der Polizei bleiben. Die ermitteln nicht gegen sich selber. Es gibt einen Chorgeist, es wird alles vertuscht. Es gibt immer wieder die gleichen Mechanismen. Beispielsweise Zeugen, die zunächst noch etwas Wahrheitsgemäßes erinnern konnten, werden psychisch krank und sagen deswegen nicht mehr aus. Das habe ich so häufig erlebt. Alle Beteiligten, die möglicherweise Zeugen sein könnten, denken, sie sind jetzt selber irgendwie beteiligt, machen von ihren Auskunftsverweigerungsrechten, die sie in dem Fall gar nicht ersichtlich haben, Gebrauch, und das wird akzeptiert. Diejenigen, die getötet wurden, werden oft noch sogar nach dem Tod kriminalisiert und ein Verfahren wegen Widerstandes läuft, obwohl gegen Tote nicht ermittelt wird. Es ist wirklich absurd. Zeugen werden diskriminiert und werden davon abgehalten, ihre Zeugenaussage bei der Polizei abzugeben. Sie werden am Anfang auch gar nicht ermittelt, wenn die kommen und sagen, hier ist meine Anschrift, ich habe alles gesehen, bitte nehmen Sie mich auf. Dann verschwindet die Anschrift irgendwie komischerweise. Und auch wenn sich der Zeuge noch dreimal bei der Staatsanwaltschaft gemeldet hat, ist er nicht mehr auffindbar. Das sind Dinge, die passieren natürlich nur, wenn die Polizei gegen sich selbst ermittelt. Eine solche Kommission darf kein zahnloser Tiger sein, die muss ausgestattet sein mit Ermittlungsbefugnissen und die muss sich zusammensetzen, auch müssen Rechtsanwälte dabei sein, keinesfalls Polizeibeamte oder Staatsanwälte, höchstens in beratender Funktion. Das ist es, was ich sagen möchte, was ich nicht müde werde. Die Forderung ist uralt, es hat sich aber leider an der Umsetzung nichts geändert und das ist es, was ich nochmal hier fordern möchte. Ich bedanke mich sehr bei euch. Tracks and calls. Radioaktiv Berlin, hier auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Kommen wir zum letzten Beitrag über Metamo Tombo in der heutigen Sendung. Er wurde am U-Platz gehalten, am Oranienplatz in Kreuzberg, dort, wo das Mahnmal für die Opfer rassistischer Gewalt aufgebaut ist. Und die Rede wurde gehalten von COP. COP ist Kampagne Opfer rassistischer Polizeigewalt. Und hier ist, was sie dazu zu sagen hatten. Liebe Angehörige, Freundinnen und Mitstreitende, wir stehen heute hier zusammen, weil wir trauern und weil wir gedenken. Wir trauern um Kupa Ilunga Medard Mutombo, der am 6. Oktober 2022 hier in Berlin durch rassistische Polizeigewalt getötet wurde. Wir trauern mit seiner Familie, mit seinen Freundinnen, mit seiner Community. Sein Leben wurde ihm gewaltsam von der deutschen Polizei genommen. Doch wir sind nicht nur hier, um zu trauern. Wir sind hier, weil wir nicht schweigen werden. Denn Kupa Ilunga Medard Mutombo ist nicht der Erste und er wird nicht der Letzte sein. In Deutschland sind es immer wieder schwarze Menschen, People of Color, arme Menschen, wohnungslose Menschen, Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, die von der Polizei bedroht, misshandelt und ermordet werden. Es sind keine Einzelfälle, sondern die strukturelle, rassistische Gewalt, die Menschen jeden Tag erleben, die sich in unser Alltagsbewusstsein gespeichert hat. Und zwar staatliche Gewalt, vor staatlicher Gewalt bist du nicht sicher. Egal ob im Gerichtssaal, in der Schule, auf dem Campus, in deiner Wohnung oder im Park. Wir sagen ihre Namen. Uri Jallo, Christi Schwundek, Ahmad Ahmad, Adel B., Hussam Fadl, Lorenz, Nelson, Kupa Ilunga Medard Mutombo und so viele andere, deren Namen wir gar nicht erst erfahren, die in den Akten verschwinden sollen, die aber in unseren Erinnerungen weiterleben. Die Getöteten sind keine Einzelfälle. Sie sind das Ergebnis von Strukturen. Von einem Polizeiapparat, der durchdrungen ist von Rassismus, Gewalt und Straflosigkeit. Wir kennen die Muster, kriminalisiert,

The waves are in motion, turning ever faster. Play your part in the big machine. The stage is set, the road is chosen. Your fate be ordained. We are watching you every step of the way. Never too late to stand your ground. Revolution begins in you, in me. Revolution. Once lost, lost in the game. Mental chains breaking now. Set yourself free. Who are they to tell you what to do? The stage is not set, the road is not chosen. Your fate will be ordained. They are losing control every step of your way. Never too late to stand your ground. Revolution begins in you, in me. Revolution. Sendung Radioaktiv Berlin neigt sich dem Ende zu. Bleibt dran hier an den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Und der zweite Teil, der sich mit der Thematik tödlicher Polizeigewalt gegen Menschen in Notlagen beschäftigt, den könnt ihr in der nächsten Ausgabe dieser Sendung hören. Heute in 2 Wochen auf der gleichen Frequenz, wieder um 16 Uhr. Und da werden dann Reden von Death in Custody zu hören sein, von der Migrantifa, von einer Initiative, die sich Polizei im Nacken nennt, über den Nackensitz, den Beamte immer wieder einnehmen. Vanessa Thompson wird dort reden und andere mehr. Wie gesagt, das in 2 Wochen hier auf der gleichen Frequenz. Und wer diese Sendung nochmal hören möchte oder sie auch Freundinnen, Freunden und Bekannten weiterempfehlen will, dem empfehle ich unsere Mitschnittsammlung, und zwar findet ihr die über unseren Radioblog. Der heißt radioaktivberlin.nostate.net und da sind dann immer die aktuellen Sendungen angerissen. Da gibt es dann so kleine Artikel und da sind die verlinkt. Findet ihr im Internet zum Hören und diese Links könnt ihr natürlich gerne an Freundinnen und Freunde und Bekannte weiterleiten oder veröffentlichen, wo auch immer ihr denkt, dass es sinnvoll ist, dass die veröffentlicht werden. Und dann haben andere Leute auch die Chance, diese Informationen zu hören. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, bleibt uns gewogen hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Lange haben wir ja leider nicht mehr im UKW, aber wer weiß, wie die Zukunft weitergeht. Ich hoffe, sie ist noch ungeschrieben. Und die letzte Ansage in dieser Sendung, die kommt von dem gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal, ein politischer Gefangener seit 1981 in den USA, seines Zeichens früherer Pressesprecher der Black Panther Party und jahrelanger Radiojournalist, bevor er kriminalisiert wurde für etwas, was er nicht gemacht hat, sondern eigentlich wurde er kriminalisiert, weil er Truth to Power gesprochen hat und das auch im öffentlich-rechtlichen Radio, auf National Public Radio und so vielen anderen Stationen, hat er sich nie damit abgefunden, dass Polizeigewalt irgendwie einfach so hingenommen wird. Er hat sie kritisch hinterfragt und er hat in seiner Zeit bei NPR einiges an dem Thema bewegt. Dafür haben sie ihn kriminalisiert, dafür haben sie ihn in den Todestrakt gesteckt, das hat er überlebt, aber er sitzt 44 Jahre später noch immer in Haft und es wird im Dezember an seinem Haftjahrestag, das ist der 9. Dezember, wird es eine Kundgebung auch in Berlin geben, um 18 Uhr vor der US-Botschaft. Würde mich freuen, viele Hörerinnen und Hörer dort auch begrüßen zu können. Mumia Abu-Jamal, ein ganz langer und ausgiebiger Kämpfer gegen rassistische Polizeigewalt, gegen rassistische Strukturen, gegen Ausbeutung, gegen Krieg, den sozialen Krieg, den die Regierung der USA und viele andere nach innen führen, genauso wie sie die brutalen Kriege nach außen führen. Und Mumia Abu-Jamal mit 71 Jahren muss endlich raus aus der Haft und ich hoffe, dass wir am 9. Dezember da ein deutliches Zeichen setzen können. Wie gesagt, 18 Uhr am Brandenburger Tor vor der US-Botschaft findet da eine einstündige Kundgebung statt. Kommt gerne vorbei und jetzt hören wir Mumia und ich verabschiede mich schon mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Markus, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.